Krise und Neustart in den 70ern. Anfangs der 70er Jahre machte sich trotz allem eine Krisenstimmung im CFA breit. Die Mitglieder waren tief gespalten über den Vietnamkrieg. Zudem litt der Council an Überalterung. Die tiefe kulturelle Kluft zwischen den Generationen machte sich bemerkbar. Man musste liebgewordene alte Zöpfe abschneiden, was dann auch geschah. Jetzt wurden nämlich zum ersten Mal Frauen als Mitglieder zugelassen. Die Exklusivität des altbackenen Herrenclubs wich einem etwas offeneren Stil. Zwischen 1970 und 1980 sank das Durchschnittsalter der Council-Mitglieder von 58 auf 48 Jahre. Die gefühlte Krise im New Yorker Think Tank führte zu einer Generalüberholung der grundsätzlichen Positionen. Der neue CFA-Präsident David Rockefeller rief das Projekt 1980 aus. Das Projekt brachte viele neue Arbeitsgruppen hervor, deren Ergebnisse in öffentlich zugänglichen Büchern nachzulesen sind. Der Freihandel seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte viele neue aufstrebende Wirtschaftsmächte hervorgebracht. Die USA waren nach dem Krieg mit 50% Anteil am Welthandel unangefochtener Platzhirsch. In den 70er Jahren schrumpfte dieser Anteil auf ein Drittel. Die erholten westeuropäischen Wirtschaften und Japan hatten mächtig aufgedreht. Und auch der kommunistische Block erstarkte. Vor allem aber führte der entfesselte Welthandel zu einer Explosion der Kapitalkonzentration. Konzerne wie Esso hatten einen Jahresumsatz, der dem von kleineren Nationalstaaten bereits nahe kam. Und deswegen war auch schon damals das Gewicht der Nationalstaaten geschrumpft. Zivile Basisgruppen traten selbstbewusster auf und forderten ihre Rechte ein. Die Strategen vom Projekt 1980 unterbreiten nun Vorschläge, wie man den verwilderten Garten der globalisierten Weltgesellschaft jäten und geordnete Beete anlegen kann. Weltorganisationen müssen den Akteuren ihren angemessenen Platz zuweisen. Miriam Camps schlägt dem CFA vor, eine Hierarchie der globalen Verhandlungen und Abstimmungen auf die Agenda zu setzen. Dass Zwergstaaten wie Vanuatu in der UN-Vollversammlung dasselbe Stimmrecht haben wie die USA, führt zu Blockaden und Verzögerungen überfälliger Maßnahmen. Man müsse sich aufraffen, einige Spieler auszuschließen und abgestufte Zugangsrechte zu globalen Entscheidungsprozessen einzuführen. Mehr exklusive Gruppen, ein gewichtetes Abstimmungsrecht, neue Techniken der Vertretung und möglicherweise verschiedene Kammern oder Ebenen in einigen Weltorganisationen. Und Camps fordert die intransparente Expertokratie. Man muss sich dazu durchringen, die Managementaufgaben von den partizipatorischen Funktionen zu trennen. Das Zauberwort der 70er Jahre heißt Interdependenz. Alle und alles sind voneinander abhängig. Der Freihandel hat die Zellmembran der Nationalstaaten eingerissen. Multinationale Konzerne greifen in das tägliche Leben der Menschen in entferntesten Nationen ein. Nichtregierungsorganisationen ignorieren ebenfalls Landesgrenzen. Internationale Einsatzgruppen von Greenpeace belagern plötzlich irgendwo auf dem Globus ein AKW. Und weil das so ist, sind nationale Regierungen nicht mehr die alleinigen Faktoren auf der Welt. An internationalen runden Tischen müssen die Stakeholder aus Industrie, staatlichen Behörden und Nichtregierungsorganisationen gleichberechtigt Richtungsentscheidungen aushandeln. Stakeholder? Früher hätte man gesagt, die Betroffenen oder die Interessengruppen. Aber jetzt ist alles ökonomisiert. Und so sind wir eben Anteilseigner an der Welt AG. Wobei wir kleinen Leute eben nur Volksaktien an der Globus AG halten und die großen Leute die Mehrheitsaktien. Das nur mal so am Rande. Runde Tische regieren nach diesem Plan die Welt und nicht ein Weltparlament. Dass dieser Entwurf einen Verlust an Demokratie und Transparenz beinhaltet, ist oft angemerkt worden. Besonders, dass demokratisch legitimierte Regierungsvertreter neben autoritär-hierarchischen Konzernmanagern sitzen sollen, senkt den Demokratiegehalt des Gebräus mindestens um 50%. Harte und sanfte Macht. Damit die Vision von der interdependenten, entstaateten Welt geschmeidig eingefädelt werden kann, reicht es nicht länger aus, von New York aus mit Hilfe der USA die Welt durch den Council on Foreign Relations zu kontrollieren. Vielmehr hat er mittlerweile fast in allen Staaten der Welt Partnerorganisationen gegründet. Man muss die Eliten der Nationalstaaten einbinden, inklusive Extranetzwerke und runde Tische, um ihnen das Gefühl besonderer Bedeutsamkeit zu geben. Dass der Regierungschef von Luxemburg mal von gleich zu gleich neben David Rockefeller sitzen darf, bitteschön. Das Bauchpinseln der nationalen Eliten ist ein Teil der sanften Ausübung von Macht. Der CFR-Vordenker Joseph S. Nye hat nicht nur viel zur Interdependenztheorie beigetragen, von ihm stammt auch die begriffliche Unterscheidung zwischen sanfter Macht und harter Macht, Soft Power und Hard Power. Harte Macht ist die Machtausübung durch militärische oder polizeiliche Gewalt. Oder wenn ein unbequemer Politiker durch Geheimdienste erschossen wird. Die Anwendung harter Macht ist aber immer nur das letzte Mittel in der Pax Americana. Sie wird eigentlich nur angewendet, wenn die Instrumente der sanften Macht nicht greifen. Zum Arsenal der sanften oder weichen Macht gehören die mentale Beeinflussung anderer Völker durch massenmediale Bearbeitung. Durch Lifestyle, Rockmusik oder, wie Brzezinski sich ausdrückt, Hedonismus. Also ein Leben im Konsumrausch. Aber auch die Kontrolle durch Angstkampagnen. Die gesetzliche Rente ist bald pleite. Belegung von Wörtern mit neuen Inhalten. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Belegung von Inhalten mit neuen Wörtern. Statt Invasion jetzt Friedensmission. Und viele andere Tricks der Massenmanipulation. Zur sanften Macht gehört eben auch die Umschmeichelung der nationalen Eliten. Und damit ihre sanfte Einbindung in das US-amerikanische Netzwerk. Die europäischen Eliten wusste man durch die Gründung der Bilderberg-Konferenz 1954 auf die eigene Seite zu ziehen. Die Bilderberg-Konferenz ist ein lockerer Zusammenschluss und damit an keine Veröffentlichungspflicht gebunden. Es gibt keine Website, nur ein Büro in Leiden, von dem aus auf Nachfrage eine Teilnehmerliste und ein allgemein gehaltenes Gesprächsprotokoll gefaxt werden. Die Bilderberger versammeln sich einmal im Jahr in einem Luxushotel irgendwo in Europa oder USA. Dass in diesem Club strengste Geheimhaltung nach außen gewahrt wird und die dort anwesenden Journalisten nie eine Zeile über ihre Anwesenheit geschrieben haben, trägt nicht unwesentlich zu einer immer lauter werdenden Gerüchteküche bei. Die einen wispern, dort versammle sich die Weltregierung. Unsinn, trompeten andere, die mal dabei waren. Das ist nur ein Altherrenclub, der sich zum geselligen Beisammensein trifft. Die Wahrheit liegt wohl, wie immer, irgendwo in der Mitte. Auffällig ist nämlich diese Konzentration auf die Bilderberg-Konferenz als hermetischen Alpha-Tierverein. Dabei wird doch zu gerne vernachlässigt, dass die Bilderberger nur ein Stückchen aus dem Puzzle der US-Governance sind. Sicher, man hat bei den Bilderbergern auch über die Einführung des Euro gesprochen oder die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft diskutiert. Diese Dinge wären aber auch ohne Bilderberger zustande gekommen. Ganz einfach, weil sie auf der Agenda der Thinktanks des Machtkomplexes aus Banken und Konzernen stehen. 1973 startete David Rockefeller bei einem Treffen der Bilderberger die Trilateral Commission, die Trilaterale Kommission. Die drei Seiten sind Nordamerika, Europa und Ostasien. Angeblich auf Wunsch von japanischen Wirtschaftsbossen, die bei den Bilderbergern dabei sein wollten. Nun unterscheiden sich Bilderberger und Trilaterale Kommission ganz erheblich voneinander. Die Trilateralen treffen sich mindestens 5-mal im Jahr zu Konferenzen. Sie pflegen eine eigene Website, auf der die Mitglieder aufgeführt sind. Und sie veröffentlichen unermüdlich Arbeitspapiere und Bücher. Der Arbeitsfleiß ähnelt sehr dem CFR. Und beider Personal überlappt sich. Der Zusammenhalt zwischen CFR und Bilderbergern, Trilateralen und den nationalen Zentren, wie der deutschen Atlantikbrücke, wird gewährleistet durch die Scharniernetzwerker, die in allen diesen Organisationen drin sind. Das sind neben David Rockefeller und Kissinger auch Nicht-Amerikaner, wie dereinst der deutsche Industrielle Otto Wolf von Amerongen.